Deutschlandradio Kultur. Lesart. Lesart im Deutschlandradio Kultur. Wolfgang Schnurr, über den wir gerade geredet haben, war sicher ein monströser Fall von Denunziantentum. Doch selbst mit solch übermotivierten Zuträgern allein hätte sich die SED-Herrschaft vermutlich nicht halten können. Sie benötigte, O-Ton Stasi, brauchbare Menschen aus allen Schichten. Hören wir Pieke Biermann, die uns das Buch »Die indiskrete Gesellschaft« vorstellt. Diktatur und Diskretion sind ein Paar, das nicht zusammenpasst. Diktaturen müssen davon ausgehen, dass ihre Staatsbürger den jeweiligen Heilsversprechen auf Dauer nicht viel abgewinnen können und sich alsbald in private Nischen zurückziehen, wo sie mehr oder weniger diskret Widerstandsgeist entfalten. Geheimdienste in Diktaturen haben also ein logisches Interesse an Indiskretionen aller Art, die eigene Bevölkerung betreffend. Wo die Privatsphäre aus Gründen der ideologischen Staatsraison nicht geschützt ist, sind alle suspekt, die Wert auf Diskretion legen, sich aber nicht auf Geheimdienstarbeit berufen können. Dass auch Demokratie und Diskretion zum Problempaar werden können, mag im Zeitalter der NSA-Enttarnungen niemand mehr ernsthaft ausschließen, der über Augen, Ohren und eine gewisse Menge Verstand dazwischen verfügt. Sicher ist jedenfalls, was die systematische Zerstörung von diskreten Lebensräumen aus und mit Menschen macht, individuell wie sozial, das lässt sich einlässlich studieren an historischen indiskreten Gesellschaften, die zum Glück nicht mehr existieren. Dem NS-Staat zum Beispiel oder auch der DDR. Studien zum Denunziationskomplex und zu inoffiziellen Mitarbeitern nennen Christian Boos und Helmut Müller-Ehnbergs ihre Sammlung von aktualisierten Forschungsberichten und Aufsätzen aus den letzten Jahren. Beide sind langjährige Mitarbeiter der Behörde des Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen, BSTU. Denunziation ist ein Schlüsselbegriff in der gegenwärtigen Diskussion über nachrichtendienstliche bzw. geheimpolizeiliche Arbeit. Auch auf die Diktatur der SED wird er seit längerem bezogen. Das Phänomen wurde aber vor allem bei Informanten des Staatssicherheitsdienstes verortet. Wir schlagen vor, weitere Phänomene bei der heimlichen Informationsbeschaffung einzubeziehen, die denunziatorische Elemente enthalten. Mit dem vorläufigen Arbeitsbegriff Denunziationskomplex wollen die Autoren den Blick gleichzeitig differenzieren und erweitern. Denn zum einen war nicht jeder IM auch ein Denunziant, zum anderen greift die Fokussierung auf das MFS und seine informellen Mitarbeiter viel zu kurz. Auch wenn die von der BSTU ermittelte Zahl von 189.000 IMs, Stand 1988, für Erschütterung sorgte, darunter lag ein Tiefland. Ein flächendeckendes Netz von Informanten, das trotz einiger Ansätze Anfang der 1990er Jahre weitgehend unerforscht blieb. Das MFS hat seinen Informationsbedarf in den letzten 1,5 Jahrzehnten der DDR erheblich ausgeweitet. Im Zuge von Personenermittlungen, die faktisch den Charakter von Massenüberprüfungen hatten, war zuletzt fast die Hälfte der Bevölkerung erfasst. Dafür war das MFS zunehmend auf Informationsquellen angewiesen, die über die formalisierten IM-Beziehungen hinausgingen. Denn diese reichten schlicht nicht aus. Wer seine halbe Bevölkerung kontrollieren will, braucht Auskünfte aus dem privaten Umfeld, Arbeitsplatz, Wohnumgebung, Freizeitbereich. Dafür reicht keine noch so engmaschige Vernetzung des MFS mit der Volkspolizei und ihren Abschnittsbevollmächtigten, mit der NVA oder den Parteistrukturen. Es braucht Auskunftspersonen aller Art, kurz AKPs. Im Gegensatz zu IMs handeln AKPs entweder eigeninitiativ oder werden unwissentlich abgeschöpft. Sie sind einfach indiskrete Nachbarn oder kleine und mittlere Kader wie Hausbuchführer, Leiter und Leiterinnen von Kindergärten und HOs oder aus Blockparteien und Massenorganisationen wie FDJ und FDGB. In manchen Regionen führt das MFS sie auch als gute Menschen oder brauchbare Menschen und honoriert sie hier und da. Auf diese Art waren zuletzt möglicherweise etwa 1 Million DDR-Bürger bewusst oder unwissentlich Stasi-Informanten, aber auch sie nicht unbedingt Denunzianten, also Petzen, die jemandem schaden wollen. Boos und Müller-Enbergs machen klar, wie viel mehr differenzierende Forschung noch nötig ist, nicht zuletzt indem sie Schlaglichter auf individuelle Motive und Spielräume für Verweigerung werfen. Ein Vierteljahrhundert, nachdem das MFS untergegangen ist, hat die Debatte noch nicht das Kühlbad rationaler Erkenntnisse erreicht. Das System wurde durch eine Vielzahl von Informationen stabilisiert. Auch nach dem Untergang des MFS ist noch kein Ende der Geschichte abzusehen. Kein Platz für Schlussstriche nirgends also. Geschichte geschieht weiter und Geschehenes ragt auch weiter hinein. Wie, das kann man sich zwischen den Zeilen der seminararbeitsmäßig übersichtlich aufgezogenen, akribisch dokumentierten Texte gut ausmalen. Man muss allerdings auch gut gepanzert sein, gegen Schreib- und Grammatikfehler nämlich. Über ein Korrektorat scheint der Verlag für Polizeiwissenschaft nicht zu verfügen. Sagt unsere Rezensentin Pike Biermann über die indiskrete Gesellschaft, Studien zum Denunziationskomplex und zu inoffiziellen Mitarbeitern. Die Autoren sind Christian Boos und Helmut Müller-Enbergs. Erschienen ist das Buch im Verlag für Polizeiwissenschaft. 268 Seiten kosten 29,80 Euro.